Flora meine Freude, meiner Seelenweide, meine ganze Ruhe. Was mich so verzücket und den Geist bestricket, Flora, das bist du. Deine Pracht glänzt Tag und Nacht mir für Augen und im Herzen, zwischen Trost und Schmerzen. Ich habe mich nicht vertan im Text. Ich weiß, das klingt wie eine Parodie. Vom Wortursprung her ist eine Parodie ein nachahmendes, verzerrendes Lied. Es klingt wie eine Parodie auf Jesu, meine Freude, das wir dann auch gleich hören und singen werden. Aber es ist keine Parodie, denn dieser Text, Flora, meine Freude, dieser Text war zuerst da. Erst Flora, meine Freude, dann erst Jesu, meine Freude. Ersteres war aber tatsächlich Vorbild für Letzteres. Das Liebeslied für Flora hat 1645 der Königsberger Domorganist Heinrich Allwert veröffentlicht. Und Johann Frank hat daran Anleihe genommen und 8 Jahre später Jesu, meine Freude, gedichtet. Wenn Plagiatsvorwürfe oder Urheberrechtsverletzungen, da musste er sich keine Gedanken machen. Es galt zu dieser Zeit eher als Kompliment, wenn jemand ein Werk aufgriff und es dann variierte. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass geistliche Lieder provozieren, dann haben wir hier, denke ich, ein gutes Beispiel dafür. Flora oder Jesus? Das ist die Frage. Wer ist meiner Seele oder meines Herzens Weide? Wem gilt mein Verlangen? Einem geliebten Menschen? Natürlich. Hoffentlich. Aber bringen wir dasselbe Verlangen oder gar ein noch größeres Verlangen für Jesus auf? Außer dir soll mir auf Erden sonst nichts Liebes werden? Jemand hat gesagt, dass Gott den Menschen mit einer Sehnsucht geschaffen hat, die selbst er, Gott, nicht ausfüllen kann oder will. In der Schöpfungsgeschichte jubelt Adam ja bekanntlich, als ihm Eva zugeführt wird: Endlich, sie ist eine wie ich. So wird in der Bibel die Beziehung zwischen Liebenden eingeschätzt. Aber es gilt auch das andere. In uns Menschen ist eine Sehnsucht angelegt, die kein anderer Mensch dieser Welt und sei es der geliebte Mensch ausfüllen kann. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Sie kennen wahrscheinlich diesen bekannten Spruch von Augustinus. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebes werden. Eine herausfordernde Aussage, finde ich. Ein kleiner Nachtrag noch zu Jesu, meine Freude. Als dieses Gedicht von dem Kirchenmusiker Johann Krüger, kam aus Berlin, kurz darauf mit einer Melodie versehen wurde und in das von ihm herausgegebene Gesangbuch aufgenommen wurde, da waren die Meinungen über dieses Lied und seine moderne Melodie geteilt. Einige waren begeistert, aber die älteren Gottesdienstbesucher taten sich anfangs schwer mit diesem Lied. Denn, so überliefert ein Zeitgenosse, Zitat, denn sie hatten es in ihrer Jugend nicht gehört und fanden es beschwerlich, solches im Alter noch zu lernen. Nachdem es aber die ganze Gemeinde bald und freudig gelernt hatte, schwiegen sie still und überwanden sich auch, durch ihre Brille zu sehen, was an solchen Liedern so lieblich und tröstlich wäre, und lernten bald durch fleißige Übung, was ihnen zuvor unmöglich schien. Also, Sie sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne.